Es war vor Weihnachten. In der Schreinerwerkstatt musste der Meister Eder schon sehr früh das Licht anzünden und draußen liefen die Menschen geschäftig an den hell erleuchteten Schaufenstern vorbei, in denen überall weihnachtlich verheißungsvolle Dinge ausgestellt waren. Dem kleinen Kobold Pumuckl schien es, als ob die ganze Welt draußen geheimnisvoll glitzerte. Solch ein Kobold hat ja eigentlich keine rechte Ahnung, was in der Welt der Menschen an Weihnachten vor sich geht, aber das Glitzern und Leuchten genoss der Pumuckl auf seine Art. Er hüpfte spazieren und schaute am liebsten in Schreibwarengeschäfte und in Bäckereien, um dann ganz aufgeregt zu Hause anzukommen. Ui, ui, ui, ui, ui, ui. Oh, ich habe was gesehen. Wenn ich dir erzähle, was ich gesehen habe. Erzähl, was du gesehen hast. Ja, ich bin um eine Ecke gelaufen und dann noch um eine Ecke und dann noch um eine Ecke. Nein, um diese Ecke bin ich nicht mehr gelaufen, so. denn da war ja ein Laden, sag ich dir. Also so ein Laden. Das waren sogar zwei Läden. Also, ja, der eine Laden, der war früher eine Bäckerei und der andere Laden, der war früher ein Schreibwarengeschäft. Weil der eine Laden jetzt ein Glitzerkugelladen ist und der andere ein Goldpapier-Männerverkaufsladen. Ein Glitzerkugelladen? Du musst mitgehen, du musst dir das anschauen, das ist so schön, das ist so schön, dass da innen drin in mir etwas richtig vor Vergnügen hüpft, dass ich fast mithüpfen muss. Lauter goldene und rote und grüne und silberne kleine und große und silberne Spitzen mit silbernen Fäden und Glocken, also überhaupt Glocken, goldene, silberne, rote, grüne und ich krieg jetzt gar keine Luft mehr, so glitzert das alles ja, in mir und um mich herum. Du meinst Christbaumkugeln. Du musst die dir anschauen und zwar gleich. Ja. Ich hab schon öfter in meinem Leben Christbaumkugeln gesehen. Die kann man überhaupt nicht oft genug sehen. Ich will sie jeden und jeden Tag sehen. Und weißt du was? Ich möchte eine solche Kugel, möchte ich haben. Haben? Ja. Und was tätst du dann damit? Immer anschauen. Und dann tät ich damit kugeln. Und dann tät ich vielleicht Ball spielen damit. Und dann wär's hin. Wieso? Die sind nämlich aus ganz dünnem Glas. Nein, die sind nicht aus Glas. Die sind aus Silber und Gold. Und, oh, ich möchte so eine Kugel haben. So eine Glusterglitzerglänzekugel. Oh, ich werde ganz, ganz vorsichtig spielen aber damit. Die Kugeln sind doch nicht zum Spielen da. Die kommen auf den Christbaum. Ja, dann musst du mir eben einen Christbaum dazu kaufen. Das wird ein feiner Spaß. Ja, das tue ich ja, aber erst an Weihnachten. An Weihnachten? Ich weiß ja gar nicht, wann das ist. Sicher ist es ganz irgendwann einmal. Nein, das ist nicht irgendwann, sondern genau am 24. Dezember. Und da feiern wir zwei mit dem Christbäumerl und mit Kugel und Kerzen drauf. Ja, aber das können wir doch heute schon feiern. Vielleicht ist heute schon der 24. Dezember. Und dann können wir es jeden Tag feiern und morgen und übermorgen und übermorgen. Nein, das geht nicht. Warum nicht? Weil eben der 24. ein besonderes Datum ist und ein besonderer Tag. Ja. Aber das versteht ja Kobold nicht. Und weil zu dem Feiern auch gehört, dass man sich was schenkt. Ah, wer ist denn dieser Mann sich? Mann sich. Alle Menschen schenken sich halt was. Alle Menschen schenken allen Menschen. Und du schenkst auch allen Menschen was? Nein, nicht allen. Denen halt, die man gern hat. Also, meiner Schwester schenke ich was, meiner Nichte. Und ich bin kein Mensch, sondern ein Kobold. Und keiner hat mich gern. Doch, Pumuckl. Und ich krieg doch auch so gerne was geschenkt. Ja. Und kein Mensch schenkt mir was. Auch wäre ich nur ein Mensch. Warte, du kriegst schon auch was. Ja, was denn? Viele Kugeln? Vielleicht. Ja. Vielleicht ist auch noch was anderes dabei als lauter Kugeln. Was denn noch? Doch, so genannt. Das ist ein Weihnachtsgeheimnis. Und Weihnachtsgeheimnisse, die verrät man nicht. Ja, haben denn alle Menschen, die was schenken, auch Weihnachtsgeheimnisse? Ja, freilich alle. Das finde ich ja unheimlich heimlich. So viele Geheimnisse auf einmal. So viele, da muss man ja flüstern. Also ich Weißt du, ich habe auch ein Geheimnis. Ja, was hast denn du auch für ein Geheimnis? Das kann ich dir nicht sagen, denn das ist so geheim, dass ich es nicht mal selber weiß. Und weißt du, vielleicht erfahre ich es ja auch gar nie, aber wenn alle Menschen ein Geheimnis haben, die was geschenkt kriegen, und ich krieg auch wie ein Mensch was geschenkt, dann, jawohl, dann muss ich auch ein Geheimnis haben. Aber Pumuckl, nicht die, die was geschenkt kriegen, haben Geheimnisse, sondern die, die was schenken. Ach so, ja. Und ich schenke dir ja gar nichts, oder? Oder lass mich mal nachdenken. Ich kann dir ja ein Stück Holz schenken. Liegt ja genug Holz herum. Magst du zufällig ein Stück Holz haben? Nein, eigentlich nicht. Nicht? Und außerdem ist es ja kein Geheimnis, wenn du mir das einfach gibst. Ja, das stimmt. Das ist aber alles sehr schwierig. Und wenn man denkt, dass das alle Menschen hinkriegen, also da muss ich mir ja die Menschen direkt mal näher anschauen. Das muss man doch irgendwie merken, dass die alle, also alle Menschen plötzlich Geheimnisse haben, oder? Ja vielleicht. Ja. Wenn man in die Geschäfte geht und horcht, was die da verlangen, dann könnte man vielleicht hinter manches Geheimnis kommen. Ja, das tue ich auf der Stelle. Du darfst hier bleiben und weiterarbeiten, ja. Und ich schau Kugeln an und Menschen. Ui, das wird aber spannend. Wiederschauen. Könnt ihr euch vorstellen, dass das eine richtige Koboldbeschäftigung ist, unsichtbar durch Läden zu sausen und Geheimnisse der Menschen zu entdecken? Natürlich ist er zuerst in das Schreibwarengeschäft gesaust, wo er die Christbaumkugeln gesehen hatte. Da kaufte zwar, sehr zu seiner Enttäuschung, niemand Kugeln, dafür aber stapelten sich die herrlichsten Kartons mit Briefpapier vor einer Kundin. Nein, ich weiß nicht, also so groß sollen die Kuverts auch wieder nicht sein. Wissen Sie, alles, was zu extravagant ist, das mag mein Mann nicht. Ach ja. Und wenn Sie die da nehmen, die... Ja, ich weiß nicht, da ist die Aufmachung zu primitiv. Primitiv? Ja, es soll schon ein bisschen was gleichschauen. So was Einfaches, das kann man ja unterm Jahr auch schenken. Ja, und wenn Sie doch diese große Packung nehmen, gnädige Frau, das ist wirklich ein schönes Geschenk für Weihnachten. Vielleicht lassen Sie auch den Namen aufprägen. Ja, vielleicht schon, aber ob er diese große Schachtel in seinem Schreibtisch unterbringt... Ach, ich sag Ihnen, das ist schon schwer, Männern was zu schenken. Das fand der Pumuckl auch. Außerdem glaubte er, dass man viel mehr Freude mit einem bunten Weihnachtseinwickelpapier machen könnte, als mit Briefpapier. Aber Menschen sind da wohl anders. Und so sauste er weiter, nach nebenan in die Bäckerei, wo die Nikolause ausgestellt waren. Aber da konnte er horchen, so viel er wollte. Hier wurde nur Brot und Mehl und sowas gekauft. Nur einmal, sagte eine Frau. Wissen Sie, die selbstgebackenen Plätzchen sind meinem Mann das Liebste an Weihnachten. Ja, das glaube ich. Da geht er mir immer heimlich dran und meint, ich merk's nicht. Da klaut er wie ein Raub. Ja, die Mannsbilder sind oft wie die kleinen ja. Das Geheimnis, das der Mann heimlich schleckt, leuchtete dem Pumuckl sehr ein. Zufrieden lief er weiter. Da kam die Caroline mit dem Fritz des Weges. Du, Caroline? Ja? Ich habe für meine Mutti eine Schachtel mit buntem Stoff überzogen, für die Nähseiden und Farnrollen. Und dazu habe ich aus dem gleichen Stoff ein Nadelkissen gemacht. Gut schaut es aus. Du als Junge? Warum nicht? Ziege. Die Mutti hat überhaupt nichts gespannt. Meine Mutti weiß auch noch nichts von dem Schlüsseltascherl, das ich ihr gemacht habe. Ich lasse sie jetzt schon immer raten, aber sie kommt nicht drauf, was es sein könnte. Meine Mutti muss auch immer raten. Ich habe gesagt, ich schenke ihr was für die Ordnung. Warum ist sie so schlampig? Nein. Mei, was die alles geraten hat. An Abfalleimer und an Küchenbesen. Aber auf die Nähschachtel ist überhaupt nicht kommen. Du, Fritz, weißt du, was ich zu meiner Mutti gesagt habe? Ich habe gesagt, von mir bekommt sie was für die Sicherheit. Schlüssel sind doch zur Sicherheit da. Und damit sie die Schlüssel nicht verliert, ist doch das Täscherl da. Also auch wieder für die Sicherheit. Ist das nicht schlau von mir? Toll, Caroline. Du, komm mit mir rauf, dann zeige ich dir die Schachtel und das Nadelkissen. Aber du darfst ganz bestimmt nichts verraten. Großes Ehrenwort? Großes Ehrenwort. Ich quatsch doch nicht. Der Pumuckl war ganz aufgeregt. Es stimmte also, was der Meister Eder gesagt hatte. Alle Leute haben Geheimnisse. Voller Neugierde ist er hinter den Kindern drein, um auch das Geheimnisvolle zu sehen. Es war wirklich hübsch. Vor allen Dingen gefiel dem Pumuckl das Nadelkissen, das rund wie ein kleiner Ball war und außen herum eine Seidenschnur hatte mit einer Schleife zum Aufhängen dran. Auch die Caroline war sehr beeindruckt. Fritz, und was schenkst du deinem Vati? Och, was für seine Bleistifte. Aber das muss ich noch basteln. Dann hast du doch für deine Mutti zwei Sachen und für deinen Vati nur eins. Das ist doch ungerecht. Ach wo, Caroline. So genau geht's doch gar nicht. Unsere Lehrerin hat gesagt, das Wichtigste ist, dass man beim Geschenk spürt, dass man sich was gedacht hat dabei. Und dass es mit Liebe gemacht ist. Aber... Ui, sei still. Meine Mutti kommt. Mei, wo tue ich das denn so schnell hin? Na, da in die Kommodenschublade. Oder unter die Couch. Gib's her. Nein, lieber doch in die Schublade. Der Pumuckl ist ganz aufgeregt heimgesaust und hat gleich dem Meister Eder berichtet. Lauter Geheimnisse. So. Soll ich dir mal die Geheimnisse erzählen? Ja, was denn für Geheimnisse? Also, von allen Menschen, ganz wie du es gesagt hast. Du hast was aufgeschnappt. Briefpapier zum Beispiel. Briefpapier kriegt ein Mann von seiner Frau. So. Und das, obwohl es so schwer ist, Männern was zu schenken. Aha. Ja, und dann hat ein Mann das Geheimnis, dass er heimlich Plätzchen ist. Hm. Du, hast du keine Plätzchen? Na, denn wenn ich's hätte, dann müsste ich's ja nicht heimlich essen. Ach, schade. Ich hätte nämlich, dann weißt du, dann könnte ich nämlich heimlich Plätzchen essen. Dann hätte ich endlich auch ein Weihnachtsgeheimnis. Ja. So rum geht's auch. Aber das ist nicht gerade das, was man drunter versteht. Doch, glaub mir, das versteht man darunter. Und dann habe ich noch etwas gelernt. So. Und das Wichtigste ist, dass man bei einem Geschenk spürt, dass man sich was gedacht hat dabei. Großartig. Woher weiß ich das? Das hat der Lehrer uns gesagt. Und der Fritz, der hat gedacht, für die Mutter hat er ein so schönes Nachhaltiges. Aha. Es wäre gerade so groß, dass es in mein Bettchen passen würde. Und dann wäre es ein Pumuckl-Kissen. Ja, aber du hast ja auch ein schönes, oder? Ja, ich habe auch. Also eigentlich verstehe ich ja nicht, warum Nadeln ein Kissen brauchen. Können die denn schlafen? Nein. Das heißt so, wenn man da die Nadeln hineinsteckt. Ja, dann wird ja das ganze Kissen verstochen. Ja, mei, dann ist es ja auch da. Ja, dann ist es aber doch kein Geschenk für die Mutter, sondern eins für die Nadeln. Geht zu. Freilich ist es für die Mutter. Wieso? Schau, ich suche doch auch ab und zu eine Nadel und finde nicht gleich eine. Jetzt, wenn man so ein Nadelkissen hätte, dann müsste man nicht suchen. Und drum ist es ein schönes Geschenk. Ja, dann hat der Fritz aber toll gedacht und mit Liebe gemacht. Mhm. Und das reimt sich auch noch. Oh, und ich kann gar nichts denken und gar nichts schenken. Ja, das reimt sich auch. Ja, aber das reimt sich so traurig. Ich hab immer noch kein Geheimnis. Du, Pumuckl, das ist mir ehrlich gesagt auch lieber. Ja, doch, wenn du's Denken anfängst, dann ist man nie ganz sicher, was dabei rauskommt. Also, ich will jetzt denken, ich muss jetzt denken. Genau. Nein, da ist man wirklich nie ganz sicher. Aber trotz der Warnung hat der Pumuckl noch am gleichen Abend das Denken angefangen. Und wollt ihr wissen, was dabei herauskam? Kaufen kann ich nichts, weil ich kein Geld habe. Nadelkissen machen kann ich nicht, weil ich das auch nicht kann. Aber wenn ich mein Kopfkissen dem Meister Eder schenke für seine Nadeln, dann ist das nämlich ein Geheimnis. Und wenn ich dem Fritz das Nadelkissen klaue wie ein Rabe, nein, wie der Plättchenklaumann, dann habe ich ein Weihnachtsschlafkissen und gleich zwei Weihnachtsgeheimnisse. Und alles ist so, wie es die Lehrerin gesagt hat. Viel gedacht und mit Liebe gemacht. Also ich muss jetzt ganz schnell sausen und das Kissen klauen. Ui, ist der Pumuckl aber schlau. Und ob ihr es glaubt oder nicht, er ist, als der Meister Eder schon schlafen gegangen war, hinausgewitscht und durch die nächtlichen Straßen wie der Blitz gesaust und bei einem offenen Fenster in die Wohnung vom Fritz hinein und hat das Nadelkissen unter der Couch herausgeholt und ist damit davon. Und glückselig ist er mit dem Nadelkissen heimgesaust und hat es hinter einem Bretterstapel versteckt. Am nächsten Morgen war der Pumuckl sehr vergnügt. Ei, wer hätte das gedacht? Ich für die Weihnacht ein Geheimnis und noch eins und Der Eder, der weiß keins. Ui, du, ich habe zwei Geheimnisse. Zwei Stück Geheimnisse auf einmal. Und ich sag überhaupt nichts. Nein, du, nein, nein. Erschreck mich nicht. Aber du darfst raten. Es ist etwas für die Ordnung. Für die Ordnung? Für die Ordnung, ja. Was ist für die Ordnung? Aber es ist kein Abfalleimer und es ist kein Küchenbesen. Ja, also ich verstehe überhaupt nicht. Aber ich verstehe was. Ich habe für dich ein Geschenk und ich habe für mich ein Geschenk. Und ich habe für die Nachtruhe, jawohl. Ja. Nicht für die Nadeln, sondern für die Nachtruhe habe ich was. Und was ich jetzt für die Nachtruhe habe, das kriegst du. Juhu. Jetzt sag mal, bist du übergeschnappt? Nein, ich bin überhaupt nicht übergeschnappt, aber ich habe was geschnappt, aufgeschnappt und weggeschnappt, alles klappt. Also, weißt du, Weihnachtsgeheimnisse. Du Pumuckl, hoffentlich hast du nichts angestellt. Nein, nein, man muss was anstellen, weißt du, wenn man was herstellen und hinstellen will, anders geht es gar nicht. Aber du wirst alles erfahren. So. Wann ist gleich Weihnachten? Am 42. Am 24. Du willst mir nicht lieber ein bisschen was von dem Geheimnis sagen? Nein, ich sag gar nichts, denn ich habe mein Geheimnis versteckt. Halt, geh nicht dahin. Dahin musst du gehen, dahin. Aber ich brauch doch ein Brett. Nein, die Bretter darfst du nicht brauchen, weil... Ja, weil, was liegt denn da am Boden? Gar nichts liegt da, gar nichts. Geh weg, das ist doch mein Geheimnis. Das ist ja ein Nadelkissen. Du, hör mal. Hast du dem Kind das Nadelkissen geklaut? Nein, das habe ich nicht geklaut, sondern das habe ich bloß ein bisschen ausgeliehen. Geschmarrn, was heißt da ausgeliehen? Das ist gestohlen. Nein, das ist es nicht, weil man das darf. Der Mann durfte ja auch Plätzchen wegnehmen. Das ist ganz was anderes. Ich will kein Geschenk, das du gestohlen hast. Das rast augenblicklich zurück. Ja, aber das ist doch gar kein Geschenk für dich. Du kriegst für deine Nadeln ja mein Kissen und ich krieg für meinen Kopf dieses Kissen. Dann hast du was und da hab ich was und... Geh. Oh, jetzt hab ich mein schönes Geheimnis gesagt. Mein Geheimnis ist überhaupt kein Geheimnis mehr. Ja. Und ich hab mich so gefreut. Ja, ja. Und ich hab so gedacht. Ja, komm, Pumuckl, jetzt wein. Ich weiß ja, dass du's lieb und gut gemeint hast. Und dass du mir hast was schenken wollen. Das freut mich ja auch. Und das genügt schon. Aber das Nadelkissen, das tragst du jetzt schön zurück. Gut, dann trag ich's zurück. Ja, bitte. Und du kriegst mein Kissen für deine Nadeln. Und ich schlaf dann eben ohne Kissen. Na, aber ich brauch doch kein Kissen für meine Nadeln. Doch, du hast es gesagt. Du hast gesagt, dass du dann nicht mehr suchen musst. Ja, dann suche ich halt ein bisschen. Oder ich nehme eine Schachtel. Oder vielleicht suchst du in Zukunft für mich. Ist das nix? Ich weiß nicht. So, und jetzt laufst und bringst das gleich zurück. Ja, dann bring ich das Kissen immer wieder zurück. Keiner hat's gesehen. Endlich in der Wohnung von Fritz angekommen, schleppte er das Kissen unter die Couch. Der Pumuckl hob den Schachteldeckel und ließ das Nadelkissen reinplumpsen. Dann sauste er davon. Gerade noch rechtzeitig, denn der Fritz kam eben von der Schule heim und es war ihm unterwegs siedendheiß eingefallen, dass er am Tag zuvor sein Weihnachtsgeschenk unter die Couch hat verschwinden lassen und dass es so durchaus möglich war, dass die Mutter beim Saubermachen das Weihnachtsgeschenk entdeckt hatte. Er rannte gleich im ersten unbeobachteten Augenblick ins Zimmer und stellte aufatmend fest, dass die Nähschachtel mit Nadelkissen noch offenbar unberührt unter der Couch lag. Erleichtert versteckte er sein Weihnachtsgeschenk wieder ins hinterste Eck hinter seine Spielsachen. Dem Pumuckl aber begegnete auf dem Nachhauseweg ein prächtiges Weihnachtsgeschenk in Form einer weggeworfenen Zündholzschachtel. Zuerst stolperte er achtlos über sie, doch dann kam ihm gleich eine großartige Idee. Hatte der Meister Eder nicht gesagt, dass man Nadeln auch in eine Schachtel tun könnte? Das war doch eine. Und wenn man die mit einem Stück Stoff überziehen würde, das wäre ja prächtig. Als Stoff schien dem Pumuckl ein Taschentuch sehr geeignet. Und so kam's, dass mittags, während sich der Meister Eder ein wenig hinlegte, der Pumuckl sehr geheimnisvoll in der Werkstatt zu werkeln anfing. So, jetzt komm her, du dummes Taschentuch. Du bist ja viel zu groß. Warte, eine Scheibe. Oh, ein Stück abschneiden. Jetzt habe ich mich mit der blöden Schere gezwickt. Aber ein Stück Taschentuch ist weg. Ein kleines Stück. Ach, das ist viel zu klein. Viel zu klein, das muss größer sein. Das ist viel zu klein, das muss größer sein. Ui, ui, das reimt sich. So, und jetzt um die Schachtel herum wickeln. Ui, ui, das geht ja dreimal herum. Das ist viel zu dumm. Halt, halt, halt, halt, ich hab's. Ich muss den Stoff an einem Eck auf die Schachtel draufkleben. Ja, und dann hält er und dann kann man ihn so oft herumwickeln, wie man will. Und dann hat man eben eine Herumwickelschachtel. Wickelschachteln sind ja etwas sehr Schönes. Man kann die Nadeln in die Schachtel tun oder man kann sie auch in den herumgewickelgewackelten Stoff stecken. Oder, ich habe ja noch was Besseres. Ich stecke das kleine Stück Taschentuch in die Schachtel. Und dann ist es eine Nadelkissenschachtel. Aber ankleben, also her mit dem Leim geklebt muss es sein. Oh, der ist ja so gescheit, der Punkt. Der ist wirklich gescheit, ja. Also, wenn meine Klabauter ahnen würden, was für Geheimnisse der Pumuckl machen kann, dann ich bin angeklebt. Weg von mir, du dummer Leimtopf. Ich soll doch nicht an dir kleben, sondern das Taschentuch soll an der Schachtel kleben. Verstehst du denn das gar nicht? Ich will weg. Ich will nicht angeklebt sein. Geh weg von mir, du dummer Topf. Um Himmels Willen, was ist denn da los? Ich klebe am Topf und der Topf klebt an mir und das Taschentuch klebt an meiner Hose und ja. Die Schachtel, die klebt dann gar nicht. Ja, Himmel, Donnerwetter, was machst denn da? Du weißt doch, dass du einen Leintopf nicht hinkommen darfst. Und wie du ausschaust und die überhaupt... Mach mich doch weg. Ja, ich mach dich ja weg. Jetzt halt dich doch endlich still. Pfui. So, der Licht. Halt, mich nicht mit dem Tuch abwischen, das brauche ich doch. Ah, jetzt sehe ich es. Was ist denn das überhaupt für ein Fetzen? Das ist ja ein zerschnittenes Taschentuch. Und sogar eins von meinen besten. Ja, wer hat denn das zerschnitten? Ja, ich. Das war eine ganz große Arbeit. Und jetzt ist es ganz scheußlich. Ja, aber ich verstehe nicht. Das ist ja voller Papp. Ja, das ist wirklich voll. Ist das wirklich voll von Papp? Ja, dann tu schnell auf die Schachtel kleben. Ganz schnell, komm. Den Fetzen soll ich um die Zündholzschachtel kleben. Ja, bitte. Weißt du, ich kann es nämlich nicht tun, weil ich nämlich sonst auch noch an der Schachtel kleben bleibe. Hey, komm. Ich bin doch keine Nadel. Und komm, schnell, klebt es, schnell. Also jetzt ist er überschnappt. Pumuckl, sag doch um Himmels Willen, was soll denn das alles? Weißt du das? Das ist mein Weihnachtsgeheimnis. Dein was? Mein Weihnachtsgeheimnis. Also jetzt klebt es mal schön da drauf und dann verrate ich's dir. Aber man kann doch wohl auch zu zweit ein Geheimnis vor dir haben, oder? Ja, ja, freilich. Ja. Also, da papp ich's an die Zündholzschachtel, so. So. So, und jetzt? Und jetzt ist das eine Schachtel für deine Nadeln. Ach zwar so. Mit Stoff überzogen. Ja, und wenn du keine Lust hast, die Nadeln innen reinzutun, weil innen auch ein Stück Taschentuch ist, dann kannst du sie außen in den Stoff stecken. Ja, und wenn du dir die Nase abwischen willst, dann geht es auch noch, denn es ist ja noch ein Stück Stoff übrig. Hier. Ja, also... Nein, was? Ja, es ist ja wirklich ganz ausgezeichnet. Ja, ganz ausgezeichnet. Ja, wirklich, Pumuckl, eine Meisterleistung. Ja, nicht wahr? Viel gedacht und mit Liebe gemacht. Ja, und vor allem... Mit viel Papp. Ja. So, und jetzt wasche ich dich von oben bis unten ab. Das reimt sich auch. Komm ja, her. Ja, aber vorher musst du mir versprechen, dass du mein Geheimnis niemand weiter sagst. Niemand. Und wenn ich wieder sauber bin, dann steckst du deine Nadeln in mein Geschenk. Ja, und dann musst du nie mehr suchen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Geschenk. Ja, ein sehr schönes, ja. Und vielleicht machen wir es noch ein bisschen schöner. Und dann legen wir es unter den Christbaum als erstes Weihnachtsgeschenk eines Kobolds an den allerersten Schreinermeister der ganzen großen Welt. Ja, jetzt komm her, da ist ein warmes Wasser. Also, weißt du, wenn ich mich jetzt auch noch waschen lasse, dann gehört es auch noch zu dem Weihnachtsgeschenk, oder nicht? Ja, doch, ja. Es ist ja bloß schade, dass man das nicht unter den Christbaum legen kann. Nein, das kann man nicht. Weißt du was, wenn ich an Weihnachten immer noch sauber bin von der Wascherei, dann leg ich mich selbst auch ein bisschen unter den Christbaum. Ja. Freust du dich dann? Ja, natürlich. Und wie? Es war eine Mordsarbeit, den Pumuckl wieder sauber zu kriegen. Anschließend hat der Meister Eder gemeinsam mit dem Pumuckl das Koboldsgeschenk noch ein wenig verschönt. Und dabei waren die beiden mindestens so vergnügt wie andere Leute, die sich eine Wagenladung voller Sachen schenken. Ob sich der Pumuckl dann an Weihnachten unter den Christbaum gelegt hat, weiß ich nicht. Aber dass es ein schönes Weihnachtsfest war, das weiß ich bestimmt.